Der große Geist hat uns verlassen und sich zu den Hunden der Utahs gewendet. Wir haben sie im Tale der Hirsche überfallen, um sie zu erwürgen, aber unsere Häuptlinge hatten den Verstand verloren, und wir wurden geschlagen. Wir flohen, und die Utahs folgten uns. Sie waren stärker als wir, dennoch hätten wir uns gehalten. Aber heute früh ist ein großer, neuer Trupp zu ihnen gestoßen. Sie sind nun viermal so stark wie wir und drängten gar mächtig hinter uns her. Uff, so seid ihr vernichtet. Fast 10 Flintenschüsse abwärts von hier wog der Kampf. Ich wurde abgesandt, um vom See aus Hilfe zu holen, denn wir dachten, die erwarteten Krieger seien bereits angekommen. Nun sind unsere Leute verloren. Noch nicht. Steig ab und ruhe dich hier aus. Es wird Hilfe kommen. Wie erstaunte der Mann, als er jetzt 50 Timbabatschen und 4 Weiße erscheinen sah. Diese Letzteren hatten den Bericht des Navajos nicht verstanden, da sie der Sprache desselben nicht mächtig waren. Sie ließen ihn sich von dem kleinen Bären verdolmetschen. Als sie hörten, wie es stand, sagte Droll, »Wenn es so steht, so müssen sich die Navajos augenblicklich zurückziehen. Es mag schnell jemand zu ihnen hinabreiten, um ihnen zu sagen, dass wir sie hier aufnehmen werden. Und ein zweiter muss an den See, um unsere Gefährten und die übrigen Timbabatschen zu holen.« »Was fällt dir ein?« widersprach der Hoppelfränk. »Nach diesem Plane sind die Navajos verloren.« »Wieso?« fragte Droll erstaunt. »Meinst du, dass ich kein Westmann bin?« »Der beste Westmann kann einmal einen schlechten Gedanken haben. Die Navajos stehen gegen eine solche Übermacht, dass sie vernichtet werden, sobald sie sich zur Flucht wenden, denn die Utahs reiten sie dann einfach nieder. Sie müssen unbedingt bleiben. Sie müssen sich halten, bis das Gefecht zum Stehen kommt. Und dass dies geschieht, dafür werden wir sorgen.« »Brav, Frank, du hast recht,« stimmte der Humpley Bill bei. Und der Gunstig-Ankel meinte auch, »Ja, ja, sie müssen unten bleiben, bis wir die Utahs dort vertreiben.« »Gut«, nickte der Hoppel, höchst stolz auf den Beifall, welchen er fand. »Ein Krieger der Timbabatschen reitet schnell nach dem See, um Hilfe zu holen. 3 bleiben hier bei den Pferden, damit diese keine Dummheiten machen, und wir übrigen laufen, was wir können, den Navajos zu Hilfe. Vorwärts!« Dieser Vorschlag wurde sofort ausgeführt. Die 4 Weißen, mit dem wackern kleinen Bären voran und die Timbabatschen, rannten, so schnell der schlechte Weg es erlaubte, vorwärts. Noch waren sie nicht sehr weit gekommen, so hörten sie einen Schuss fallen, bald noch einen. Da Freund wie Feind vorzugsweise mit Pfeil und Bogen bewaffnet war, so konnte es keine Gewehrsalven geben, aber in kurzem vernahmen sie das Geschrei der Kämpfenden, und dann sahen sie dieselben. Ja, es stand schlecht mit den Navajos. Ihre Pferde waren meist erschossen. Sie fanden hinter den Kadavern derselben die einzige Deckung, welche es gab, denn die Seitenwände des Canyon waren hier glatt und winkellos, so dass sie kein Versteck gewährten. Ihre Pfeile schienen ihnen auszugehen, denn sie schossen nicht leichtsinnig und nur dann, wenn sie ihres Zieles sicher waren. Einige der kühnsten von ihnen rannten umher, um die Pfeile der Utahs aufzulesen und denselben zurückzusenden. Diese letzteren waren so zahlreich, dass sie in mehreren Reihen hintereinander die ganze Breite des Canyons ausfüllten. Sie kämpften zu Fuß und hatten ihre Pferde zurückgelassen, damit sie ihnen nicht erschossen würden. Das war ein großes Glück für die Navajos. Wären die Utahs aufgestiegen und auf sie losgestürmt, es wäre kein einziger von ihnen am Leben geblieben. Jetzt verstummte das Kampfgeheul für kurze Zeit. Man sah die Hilfe kommen. Die 4 Weißen blieben, bis sie die Utahs im Bereiche ihrer Kugeln wussten, ganz offen in der Mitte des Canyons stehen, legten die Gewehre an, zielten und drückten ab. Ein Geheul von Seiten der Utahs bewies, dass die Kugeln getroffen hatten. Noch 4 Schüsse, ein erneutes Heulen. Die Timbabatschen duckten sich nieder und krochen vorwärts, um auch zum Schuss zu kommen. Der Humpley Bill war der Ansicht, dass die 4 Weißen nicht zugleich schießen dürften, weil in diesem Falle während des Ladens eine zu lange Pause entstehe. Zwei laden und zwei schießen. So sollte es gehalten werden, und die anderen stimmten bei. Es zeigte sich nur zu bald, was vier tüchtige Männer mit guten Gewehren vermögen. Jeder Schuss traf seinen Mann. Diejenigen Utahs, welche Gewehre besaßen, zielten jetzt nicht mehr auf die Navajos, sondern auf die Weißen. Dadurch bekamen die Ersteren Luft. Seitwärts von den Jägern hatte sich der kleine Bär auf das Knie niedergelassen und gebrauchte sein Gewehr, dass es eine wahre Freude war. Schuss für Schuss saß bei ihm. Die Utahs wichen zurück. Nur diejenigen von ihnen, welche Gewehre besaßen, blieben stehen, aber ihre Kugeln flogen zu kurz, und näher wagten sie sich nicht heran. Da rief der Hobbelfränk dem kleinen Bären zu: »Wir fünf bleiben halten. Die Navajos mögen sich hinter uns zurückziehen. Sage es ihnen!« Der Sohn des Häuptlings gehorchte dieser Aufforderung, und die Roten sprangen auf und rannten zurück, um sich hinter den Weißen festzunisten. Es war ein trauriger Anblick. Erst jetzt sah man, wie sehr die Navajos gelitten hatten. Sie zählten höchstens noch 60 Mann, und nicht die Hälfte von ihnen hatten ihre Pferde noch. Glücklicherweise konnten sie sich ungehindert zurückziehen, denn die Timbabatschen blieben liegen und hielten die Utahs im Schach. Es war eine Schande für die Letzteren, dass sie nicht ein allgemeines, schnelles Vordringen wagten, aber dann wären eine Anzahl von ihnen gefallen, und das vermeidet der Indianer stets. Er greift am liebsten nur dann an, wenn er für sich nichts zu befürchten hat. So kam es, dass auch die Navajos rückwärts rannten und dann die Weißen mit dem kleinen Bär eine Strecke retirierten, ohne daran gehindert zu werden. Die Utahs rückten ganz einfach nach. Sie sparten ihre Pfeile und setzten nur mit ihren wenigen Gewehren das Gefecht fort. So zogen sich die einen von Strecke zu Strecke zurück und die anderen folgten nach, bis die Ersteren in die Nähe der Stelle gekommen waren, an welcher sie sich vorher versteckt gehabt hatten. Die Weißen rieten, nun schnell die Höhlen und Vertiefungen aufzusuchen, der kleine Bär machte den Dolmetscher, ein plötzlicher allgemeiner Rückzug, und die bisher so hart Bedrängten waren verschwunden. Sie befanden sich in Sicherheit, denn hier gab es Deckung gegen jedes Geschoss, während die Utahs sich nicht verstecken konnten. Wenn nun bald die erwartete Hilfe kam, so konnte man getrost dem weiteren Verlaufe des Kampfes entgegensehen. Und diese Hilfe war schon unterwegs. Winnetou hatte dem großen Bären in kurzen Worten erzählt, was geschehen war. Der Letztere machte ein höchst bedenkliches Gesicht und meinte: »Ich habe die Navajos gewarnt. Ich riet ihnen zu warten, bis alle ihre Krieger beisammen seien. Aber sie glaubten, dass die Utahs sich auch noch nicht vereinigt hätten und wollten die einzelnen Haufen derselben einen nach dem anderen vernichten. Nun haben sie das Schicksal erlitten, welches sie den Feinden bereiten wollten.« »Noch nicht«, sagte Old Shatterhand. »Sie sind noch nicht vernichtet worden.« »Meinst du?« »Ich denke anders. Ich kenne die Versammlungsorte der Utahs. Wenn die Navajos vom Tal der Hirsche rückwärts fliehen, müssen sie an mehreren solchen Orten vorüber und können leicht von allen Seiten eingeschlossen werden. Und selbst wenn es ihnen gelingt, in die Berge zu entkommen, so wird die Zahl der Utahs von Ort zu Ort größer werden, und es kann leicht geschehen, dass wir 1000 ihrer Krieger hier am Silbersee zu sehen bekommen. Ob die Navajos diesen unter solchen Umständen erreichen, das ist sehr zweifelhaft.« »Wie steht es dann mit dir? Werden die Utahs dich als Feind behandeln?« »Ja.« »So befindest du dich in der größten Gefahr?« »Nein.« »Wohl, weil du die Timbabatschen hier hast und auch noch einige Navajos erwartest?« »Nein.« »Ich verlasse mich weder auf die einen noch auf die anderen, sondern ganz allein auf mich selbst.« »So begreife ich dich nicht.« »Ich fürchte mich vor 1000 Utahs nicht.« »Und ich verstehe das nicht.« »Ich brauche nur die Hand aufzuheben, so sind sie verloren. Ein einziger kurzer Augenblick tötet sie alle.« »Hm? Alle? So glaubst du es nicht? Ja, du kannst so etwas nicht begreifen. Ihr Bleichgesichter seid sehr kluge Männer, aber auf einen solchen Gedanken würde keiner von euch kommen.« Er sagte das in stolzem Tone. Der Blick Old Shatterhands schweifte rund über den See, an den Bergen hin, und dann antwortete er, indem ein leises Lächeln um seine Lippen zuckte, »Du bist es aber auch nicht, welcher auf diesen Gedanken gekommen ist.« »Nein. Wer sagt dir das? Ich selbst. Wir Weißen können keinen solchen Gedanken hegen, weil wir Christen sind und den Massenmord scheuen, aber klug genug sind wir dennoch, euch in eure Seelen zu blicken. Du meinst zu wissen, warum ich mich vor 1000 Feinden nicht fürchte? Ja. Sage es. Soll ich dadurch dein Geheimnis verraten? Du verrätst es nicht, denn du kannst unmöglich das Richtige treffen. Es ist ein Geheimnis, welches jetzt nur noch zwei Personen kennen. Ich und mein Sohn. Und ich. Nein. Beweise es. Gut. Du tötest 1000 Jutas in wenigen Augenblicken? Ja. Wenn sie sich im Canyon befinden? Ja. Das kann weder durch Messer, Gewehre oder sonstige Waffen geschehen. Nein. Und eben das, wodurch und wie es geschieht, vermagst du dir gar nicht zu denken. Gar wohl. Nämlich durch eine Naturkraft. Durch die Luft, also Sturm? Nein. Durch Feuer? Auch nicht. Also durch das Wasser. Deine Gedanken sind gut und klug. Aber weiter kommst du nicht. Wollen sehen. Wo hast du genug Wasser, um so viele Menschen zu töten? Im See. Werden diese Leute in den See gehen? Nein. Also muss der See zu den Leuten gehen. Er muss seine Fluten plötzlich in den Canyon ergießen. Wie ist das möglich? Es liegt doch ein hoher, starker Damm dazwischen. Nun, dieser Damm ist vor alter Zeit nicht gewesen. Er ist gebaut worden. Und dabei hat man ihm eine Einrichtung gegeben, durch welche er plötzlich geöffnet werden kann, so dass der trockene Canyon sich augenblicklich in einen reißenden Strom verwandelt. Habe ich es erraten? Trotz der Ruhe, welche ein Indianer und besonders ein Häuptling in allen Lagen zu bewahren hat, sprang der große Bär auf und rief, »Herr, bist du allwissend?« »Nein, aber ich denke nach.« »Du hast es erraten.« »Wirklich, du hast es erraten.« »Aber wie bin ich zu diesem Geheimnisse gekommen?« »Durch Erbschaft.« »Und wie wird der Damm geöffnet?« »Wenn du mir erlaubst, nachzuforschen, so werde ich dir diese Frage sehr bald beantworten.« »Nein, das darf ich dir nicht erlauben.« »Aber kannst du auch erraten, weshalb dieser Damm errichtet worden ist?« »Ja.« »Nun?« »Aus zwei Gründen. Erstens zur Verteidigung. Die Eroberer der südlichen Gegenden kamen alle von Norden. Dieser große Canyon war ein beliebter Weg der Eroberer. Man baute den Damm, um ihn zu sperren und das Wasser plötzlich loslassen zu können. Und der zweite Grund? Der Schatz.« »Der Schatz?« fragte der Häuptling, indem er einen Schritt zurücktrat. »Was weißt du von ihm?« »Nichts. Aber ich errate viel. Ich sehe den See, seine Ufer, seine Umgebung und denke nach. Bevor es den Damm gab, war kein See vorhanden, sondern ein tiefes Tal, durch welches die Bäche, die es heute hier noch gibt, in den Canyon flossen, den sie sich gegraben hatten. Eine reiche Nation wohnte hier. Sie kämpfte lange Zeit gegen die andringenden Eroberer. Sie erkannte, dass sie nachgeben, fliehen müsse, vielleicht einstweilen nur. Sie vergrub ihre Kostbarkeiten, ihre heiligen Gefäße, hier in dem Tale und errichtete den Damm, damit ein großer See entstehe, dessen Flut der unbesiegbare, stumme Wächter dieses Schatzes sei. »Schweig, schweig, sonst enthüllst du alles, alles«, rief der große Bär erschrocken. »Sprechen wir nicht von dem Schatze, sondern nur von dem Damme. Ja, ich kann ihn öffnen, ich kann 1000 und noch mehr Jutas ersäufen, wenn sie sich im Canyon befinden. Soll ich es tun, wenn sie kommen? Um Gottes Willen, nein. Es gibt noch andere Mittel, sie zu bezwingen. Welche? Die Waffen? Ja. Und sodann die Geiseln, welche dort im Grase liegen. Es sind die berühmtesten Häuptlinge der Utahs. Diese werden, um ihre Anführer zu retten, auf manche Bedingung, die wir machen können, eingehen. Deshalb haben wir sie ergriffen und mitgebracht. Dann müssen wir diese Gefangenen in Sicherheit bringen. Hast du einen passenden Ort? Ja, sie mögen erst essen und trinken. Dann werden wir sie nach demselben schaffen.